Es war eine kalte Winternacht und ich traf mich mit meinen Kommilitonen zu einem kleinen Weihnachtsspaziergang. Wir kamen auf den Wintermarkt und dort gab es Feuerzangenbowle. Feuerzangenbowle, flüsterte ich andächtig, als ich den dampfenden Becher in meinen Händen hielt. Ich hatte die Feuerzangenbowle noch nie zuvor probiert und war begeistert von ihrem süßen und warmen Geschmack. Wir tranken Runde für Runde und ich fand mich plötzlich in einem tiefen Gespräch über Esoterik mit meinen verbliebenen Freunden wieder. Wir philosophierten über die Energie des Universums und wie wir uns in sie hineinversetzen können, als ich plötzlich bemerkte, dass ich kein Geld mehr hatte. Ich bat meine Freunde um eine letzte Runde Feuerzangenbowle und lieh mir sogar noch etwas Geld für den Nachtbus, um pünktlich zu meinem Vorstellungsgespräch für eine Esoterikfirma zu kommen. Ich war noch immer betrunken, als ich im Vorstellungsgespräch ankam. Ich versuchte, meine Esoterikkenntnisse zu zeigen, aber es endete damit, dass ich versuchte, meine Handfläche zu lesen und der Interviewer versehentlich mit meiner Feuerzangenbowle bespritzte. Am Ende bekam ich den Job nicht, aber ich hatte eine großartige Zeit mit meinen Freunden und ich schwöre, dass ich nie wieder so viel Feuerzangenbowle trinken werde, bevor ich zu einem Vorstellungsgespräch gehe.